Grenze da beginnt, die Konstanz, die uns gewinnt. Geschwindigkeit bei Null ganz still, weil unser Geist es so will. Die Erfahrung uns heute lehrt, wie man die Feststellung begehrt. Das Verhalten klar und rein, wir können es am besten sein. Im Gedanken liegt der Kern, unsere Wahrnehmung, sie lernt. Jedes Wort wird Wahrheit sein, leuchtet hell und klar hinein. Aus Kenntnissen gewachsen, die Ordnung der Gedankenachsen. In Sprache wird sie kundgetan, im Text ist sie fortan. Nach diesem Schema gehen wir, das Gestern ist nicht mehr hier. Der erste Tag war der Beginn, wo alles nahm seinen Sinn. Im Gedanken liegt der Kern, unsere Wahrnehmung, sie lernt. Jedes Wort wird Wahrheit sein, leuchtet hell und klar hinein. Die Erinnerung an das, was war, mit der Gegenwart wird wunderbar. Ein Strang der Gedanken fest vereint, der unsere Funktionalität erhält. Der Fokus zeigt den Weg so klar, auch wenn der Schatten einst uns nahm. Im Gedanken.